Meine Frau und ich, wir beide sind vom Kokain abgekommen. Und wir sind seit Monaten schon clean. Wir leben jetzt gesund, ziehen zu Hause auf den Balkon statt Geranien und primeln die Salate der Saison. Die Blumenerde stammt und kein Mensch hat uns gewarnt, von einer Giftmülldeponie als Safari-Park getarnt. Oh, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Der Arzt hat uns beruhigt und er meinte, Dioxin wäre in kleinen Dosen eingenommen, reine Medizin. Seitdem essen wir den Salat mit einem kleinen Schuss Formaldehyd, trinken dazu Agent Orange Juice. Inzwischen bin ich Vater, ich weiß nicht mal richtig wie. Das Kind wiegt nur ein Kilo, kam 4 Monate zu früh. Oh, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Das Kleine ist geboren ohne Ohren, ohne Mund, ohne Beine, ohne Arme. Aber sonst ist es gesund. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, das kriegen wir noch raus. Der Doktor meint, vielleicht wächst sich das mit der Zeit noch aus. Schuld ist nicht das Dioxin, sagt er, und ich glaub's ihm gern. Schließlich ist der Gutachter bei einem Pharmaziekonzern. Oh, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Weil meine Frau dem Kind ihre Brust nicht geben kann, fragt sie sich, was fange ich mit der Muttermilch jetzt an? Hat ihren Nagellackentferner durch die Milch ersetzt und sich die Fingerkuppen samt den Nägeln weggeätzt. Hält sich von offenem Feuer fern und lässt mich nicht mehr ran, weil ihre Brust schon bei Berührung explodieren kann. Oh, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Dem Kleinen geht es gut. Morgen sitzt es auf dem Topf, schnüffelt Klebemittel mit einer Plastiktüte überm Kopf, sieht mittags fern, erlebt das Programm als heile Welt, weil es den Bundeskanzler für die Biene Maya hält. Am Abend bind ich es, damit es besser schlafen kann, auf der Waschmaschine fest und stell die Wäscheschleuder an. Oh, oh, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Bald spielt unser Kind, meine Frau und ich sind froh, die Hauptrolle in einem neuen Zombie-Video. Das heißt, Verbot von Kinderarbeit, stören wir uns nicht dran, das wird abgeschafft. Die Regierung tut da, was sie kann. Das Geld, das unser Kind verdient, das macht uns alle satt. Soll noch einer sagen, dass die Jugend keine Zukunft hat? Oh, oh, oh, Herr Doktor, was sagen Sie dazu?